3, 4. Paula, wo ist denn bloß der Autoschlüssel? Keine Ahnung. Vielleicht neben dem Telefon? Und wo sind die Theaterkarten? Vor dem Fernseher? Ja, genau. Paul, wo ist denn nur die Brille? Schau mal in der Handtasche nach. Und wo ist die Handtasche? Auf dem Sofa.